stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Du gibst, wenn du redest, vielleicht dir die Blöße, noch nie überlegt zu haben, wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe. Ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg. Wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen. Und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst.